Wenn Fritz in der Prignitz ist, dann 100,1. Deshalb. Um 22 Uhr und 39. Stimmt doch ja nicht. Muss ich mir einfach vorstellen. So. Fritz, Kurzinfo. Zuerst will ich aber eine Worte zum Wetter verlieren. Da gibt's nachts nämlich gelegentlich Regen bei 6 bis 3 Grad. Kelvin oder was? Celsius. Was soll das sagen? Mein Freund Kelvin wäre extrem kalt. Egal, mach weiter. Tags ist es meist bedeckt und kann ebenfalls vereinzelt regnen. Die Temperatur liegt meistens zwischen 6 und 9 Schneller. Grad. Nicht mit der Nachttemperatur, liegt zwischen 6 und 3 ja, Grad. Ja. Nicht zu verwechseln. Und jetzt die Meldung mit Landkücke. Der Prozess um ein Verbot der Rasterfahndung droht zu platzen. Das Bundesverfassungsgericht sagte heute alle mündlichen Verhandlungstermine ab, weil ein NPD-Funktionär, der als Belastungszeuge aussagen sollte, für den Verfassungsschutz tätig gewesen sein soll. Außenminister Fischer kündigte Aufklärung an. War sehr schön, oder? Schön. Das Berliner Landgericht hat die NPD für unzulässig erklärt. Es stimmte damit der Klage dreier ausländischer Studenten gegen die Weitergabe ihrer Personendaten zu. Zur Begründung hieß es, die NPD sei nur dann zulässig, wenn direkte Gefahr für die Sicherheit des Landes bestehe. Schön weiter. Schön. Ein bewaffneter Passant hat in Kuba wahllos auf inhaftierte Al-Qaida-Kämpfer geschossen und zahlreiche von ihnen verletzt. Der Attentäter wurde von US-Behörden getötet. Zu dem Anschlag bekannten sich Al-Aqsa-Brigaden, der Fatah von Palästinenser-Präsident Arafat. Schön, oder? Ja, sehr schön. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International will die Haftbedingungen der im Zentrum von Jerusalem inhaftierten Al-Qaida-Kämpfer überprüfen. Sie beantragte bei den Polizisten eine Besuchserlaubnis. Nach Bundesinnenminister Schilly forderte auch die EU die USA auf, die Inhaftierten gemäß dem Völkerrecht zu behandeln. Und euer Sender Fritz hat natürlich auch eine Verkehrsmeldung. A10 östlicher Berliner Ring in Höhe Hellersdorf steht je Richtung nur eine Fahrbahn zur Verfügung. Hier hat sich die Spur abgesenkt. Jugendradio Fritz wünscht weiterhin gute Fahrt. Wer sagt's denn? Es geht doch. Jetzt hab ich mir auch mal Leistung.